Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 169 an Goethe, Jena, den 18. Juni 1796. Voß ist noch nicht hier, wenigstens hab ich noch nichts von ihm gesehen. Da ich sehr zweifle, ob sie kommen werden, so lasse ich diesen Brief, zu dem sich eine schöne Gelegenheit darbietet, immer abgehen. Die Idylle hat mich beim zweiten Lesen so innig, ja noch inniger als beim ersten bewegt. Gewiss gehört sie unter das Schönste, was sie gemacht haben, so voll Einfalt ist sie bei einer unergründlichen Tiefe der Empfindung. Durch die Eilfertigkeit, welche das wartende Schiffsvolk in die Handlung bringt, wird der Schauplatz auf die zwei Liebenden so enge, so drangvoll und so bedeutend der Zustand, dass dieser Moment wirklich den Gehalt eines ganzen Lebens bekommt. Es würde schwer sein, einen zweiten Fall zu erdenken, wo die Blume des Dichterischen von einem Gegenstande so rein und so glücklich abgebrochen wird, dass sie die Eifersucht so dicht daneben stellen und das Glück so schnell durch die Furcht wieder verschlingen lassen, weiß ich vor meinem Gefühl noch nicht ganz zu rechtfertigen, obgleich ich nichts Befriedigendes dagegen einwenden kann. Dieses fühle ich nur, dass ich die glückliche Trunkenheit, mit der Alexis das Mädchen verlässt und sich einschifft, gerne immer festhalten möchte. Herders Buch machte mir ziemlich dieselbe Empfindung wie Ihnen, nur dass ich auch hier wie gewöhnlich bei seinen Schriften immer mehr von dem, was ich zu besitzen glaubte, verliere, als ich an neuen Realitäten dabei gewinne. Er wirkt dadurch, dass er immer aufs Verbinden ausgeht und zusammenfasst, was andere trennen, immer mehr zerstörend als ordnend auf mich. Seine unversöhnliche Feindschaft gegen den Reim ist mir auch viel zu weit getrieben, und was er dagegen aufbringt, halte ich bei weitem nicht für bedeutend genug. Der Ursprung des Reims mag noch so gemein und unpoetisch sein, man muss sich an den Eindruck halten, den er macht, und dieser lässt sich durch kein Raisonnement wegdisputieren. An seinen Konfessionen über die deutsche Literatur verdrießt mich, noch außer der Kälte für das Gute, auch die sonderbare Art von Toleranz gegen das Elende. Es kostet ihn ebenso wenig, mit Achtung von einem Nikolai, Eschenburg und andern zu reden, als von dem Bedeutendsten, und auf eine sonderbare Art wirft er die Stolberge und mich, Gosegarten und wie viel andere, in einen Brei zusammen. Seine Verehrung gegen Kleist, Gerstenberg und Gessner und überhaupt gegen alles Verstorbene und Vermoderte hält gleichen Schritt mit seiner Kälte gegen das Lebendige. Sie haben unterdessen Richtern kennenlernen. Ich bin sehr begierig, wie Sie ihn gefunden haben. Charlotte Kalb ist hier, um die Frau von Stein zu pflegen. Sie sagt mir, dass es sich mit Iffland so gut als zerschlagen habe und spricht überhaupt mit großer Kälte von dieser Akquisition für das Weimarische Theater. Der Enthusiasmus für Iffland scheint sich noch einige Monate früher, als wir dachten, verloren zu haben. Humboldt wird Ihnen nun wohl schon selbst geschrieben haben. Er ist von der Idylle ganz außerordentlich befriedigt. Auch schreibt er, dass der Cellini außerordentlich gefalle. Die Xenien erhalten Sie auf den Montag. Zur Verknüpfung der verschiedenartigen Materien sind noch manche neue nötig, wobei ich auf Ihren guten Genius meine Hoffnung setze. Die homerischen Parodien habe ich, weil Sie sich an das Ganze nicht anschließen wollen, herauswerfen müssen, und ich weiß noch nicht recht, wie ich die toten Erscheinungen werde unterbringen können. Gar zu gern hätte ich die lieblichen und gefälligen Xenien an das Ende gesetzt, denn auf den Sturm muss die Klarheit folgen. Auch mir sind einige in dieser Gattung gelungen, und wenn jeder von uns nur noch ein Dutzend in dieser Art liefert, so werden die Xenien sehr gefällig enden. Leben Sie recht wohl, meine Frau grüßt Sie aufs Schönste. Mit Ihrer Gesundheit ist es noch das Alte. SCH